Hi, good morning. Hallo, guten Morgen. So, what's true unity? Also, was ist wahre Einheit? True unity, first of all, is when every member does what the member has been called to, not what somebody tells him to do. Erstens ist wahre Einheit, wenn jedes Glied das tut, wozu es bestimmt ist und nicht, was irgendjemand ihm sagt. But this is a new concept in the body of Christ. Aber das ist ein neues Konzept im Leib Christi. Look, schau, I employ lots of people. Ich habe viele Angestellte. Between our ministry and as the president of Brazilian Kids Care. In unserem Dienst und als Präsident von Brazilian Kids Care. A lot of people are employed. Habe ich viele Leute angestellt. I keep making sure that none of them is doing what I want them to do only. Ich sorge dafür, dass sie nicht nur das machen, was ich möchte. But everybody is doing what they know God wants them to do. Sondern jeder soll das tun, was er weiß, dass Gott es von ihm möchte. So if everybody who serves Jesus together with me here in this ministry, wenn jeder, der Jesus hier zusammen mit mir dient, weiß, they know they are doing the part that God wanted them to do, dass er den Teil tut, den Gott möchte, we automatically walk in unity. Dann leben wir automatisch in Einheit. And all the little things that we have to learn, they are adjusted so easily. Und all die Kleinigkeiten, die wir alle lernen müssen, sind einfach zurechtzurücken. So I'm never trying to tell the people, hey, listen, you have to do what I tell you to do. Ich sage den Leuten also nie, hey, du musst das machen, was ich dir sage. I want to make sure that they know that they're fulfilling their part. Ich möchte dafür sorgen, dass sie sicher sind, dass sie ihren Teil beitragen. That's why in our ministry unity is such a natural and such an easy thing. Deshalb ist Einheit in unserem Dienst etwas so Natürliches und Einfaches. Because I keep telling these people. Denn ich frage immer wieder, are you sure you're serving Jesus? This is the way you want to serve Jesus, you feel you need to. Bist du sicher, dass du Jesus so dienst, wie du es für richtig empfindest? Look. Schau. I have a bunch of people that work for me and I don't need to motivate anybody. Viele Leute arbeiten für mich, aber ich muss niemanden von ihnen motivieren. You know why? Weißt du warum? If you want the hand to carry the weight of your body, you have to really motivate the hand because it's very hard and very difficult. Wenn du willst, dass die Hand das Gewicht des Körpers trägt, dann musst du sie wirklich dazu motivieren, denn das ist wirklich anstrengend und schwierig. But you don't have to motivate your legs to carry the weight of the body. It's a natural thing to do. Aber die Beine musst du nicht motivieren, das Gewicht des Körpers zu tragen. Es ist etwas ganz Natürliches für sie. So unity is much more natural than we think it is. Einheit ist also viel natürlicher, als wir denken. But you know, most people have never even been allowed to do what they know in their heart that God wants them to do. Doch vielen wurde gar nicht erlaubt zu tun, wovon sie in ihrem Herzen wussten, dass Gott es von ihnen möchte. So look, true unity in the church is very simple. Wahre Einheit in der Gemeinde ist also ganz einfach. Paul says this. Paulus sagt, that you be joined together in perfect unity. Dass ihr in vollkommener Einheit miteinander verbunden seid. So that means not only do you do what you know God wants you to do, but you do it joint with other people. Das bedeutet also, dass du nicht nur tust, was Gott möchte, sondern du tust es verbunden mit anderen Menschen. Which is very simple. Das ist ganz einfach. It means you're never doing it for yourself. Es bedeutet, dass du nichts für dich selbst tust. You see, my eyes don't look so that, oh, I'm seeing beautiful thing and I don't care if the rest of the body is a benefit from it. Meine Augen sehen doch auch nicht nur zum eigenen Nutzen etwas Schönes und interessieren sich nicht dafür, ob der Rest auch etwas davon hat. You know, my mouth is not speaking and say, hey, hey, it's all about me. I don't care if the rest of the body benefits. Mein Mund redet doch nicht und dabei ist es ihm egal, ob das dem Rest des Körpers etwas nützt. No, joined together means I do what I need to do, but together with other people. Nein, miteinander verbunden bedeutet, dass ich meinen Teil tue, aber zusammen mit anderen. You know, Debbie has an incredible talent and gift. Debbie hat eine unglaubliche Gabe und Talent. Creative. Kreativ. She invents recipes and she creates things that are just so good for everybody. Sie erfindet Rezepte und kreiert Dinge zum Wohle aller. And it would be so stupid for me to push her to preach. Es wäre so dumm von mir, sie zu drängen, dass sie predigt. Oh, she's Reinhard's wife. She has to teach and she has to preach. Come on, get busy. Make your own Instagram. Oh, sie ist Reinhards Frau und muss auch lehren. Also soll sie mal mit einem eigenen Instagram-Profil loslegen. That would be ridiculous. Das wäre lächerlich. So she's doing her part, but she's not doing it isolated. Hey, I cook me a little food for myself. You guys take care of yourselves. Sie macht also ihren Teil, aber nicht isoliert, nach dem Motto, ich koche meins und ihr macht euer eigenes Zeug. You know, we all joined together and yet we are not doing what one person tells us, but what we know we need to do. Wir sind alle miteinander verbunden, tun aber trotzdem nicht, was eine Person uns vorschreibt, sondern wovon wir wissen, dass es unsere Aufgabe ist. So if you live like this, unity will be a natural side effect of the way we live life. Wenn wir so leben, wird Einheit ein natürliches Ergebnis unseres Lebensstils sein. And then Paul says, dann sagt Paulus, with one heart, one passion and united in one love. Mit einem Herzen, eine Leidenschaft und geeint in eine Liebe. So once you understand, we are not after uniformity, we are after unity means I fulfill what I need to fulfill for the good of the whole. Sobald du verstehst, dass es nicht um Einförmigkeit geht, sondern um Einheit, was bedeutet, dass ich meine Aufgabe zum Wohle aller erfülle? The actually natural side effect is this. Dann ist die natürliche Folge. We are now also one in heart, one in passion and one in love. Dass wir nun auch im Herzen, in der Leidenschaft und in der Liebe geeint sind. Do you know, I really don't want to walk with people who are not one with me in heart. Ich möchte wirklich nicht mit Leuten auf dem Weg sein, die nicht im Herzen mit mir eins sind. It's so stressful. Das ist so stressig. You never quite know, is the heart with you, is the heart somewhere else? Man weiß nie, ob ihr Herz hier oder woanders ist. Constantly have to motivate these people. Man muss sie ständig motivieren. You know, the body is still with you, but the heart is already in a different place. Ihr Körper ist vielleicht noch anwesend, aber ihr Herz ist schon woanders. You know, they are working for you, but the passion is already in a different place. Sie arbeiten noch zusammen mit dir, aber ihre Leidenschaft ist bereits irgendwo anders. You know, everybody who works with us, honestly, we are so united in heart and in passion and love. It's so beautiful. Wir alle, die hier arbeiten, sind wirklich im Herzen, der Leidenschaft und der Liebe eins. Das ist so schön. Why? Warum? Because our unity is a unity where everybody does what they need to do and yet it's for the good of the whole. Denn bei unserer Einheit tut jeder das, wozu bestimmt ist, aber zum Wohle aller. Can you imagine a body of believers like this? Kannst du dir einen solchen Leib von Gläubigen vorstellen? Where you don't have to do what you are not called to do? Indem du nicht tun musst, wozu du nicht berufen bist? But you can actually do what you know you are called to do? Sondern wirklich das tun kannst, was deiner Bestimmung entspricht? But you're not doing it isolated, but joined together with others? Aber du machst das nicht isoliert, sondern gemeinsam mit anderen. And the whole body grows together to express Jesus Christ on earth. Und der ganze Leib wächst zusammen, Jesus auf Erden wiederzuspiegeln. That's true unity. Das ist wahre Einheit. See you tomorrow. Bis morgen.